Der Sohn Gottes kam in diese Welt, um Sünder selig zu machen. Und wie wir es schon im Wochenspruch hörten, dass Jesus Christus seine Jünger aufforderte, mit ihm nach Jerusalem zu gehen, so wollte er auch dort am Kreuz, in dem Bild des Elends, die Liebe Gottes erzeigen. Äußerlich schrecklich, innerlich und ewig herrlich. Darum ist uns auch heute der Text aus dem 1. Korintherbrief gegeben, der von der Liebe Gottes handelt. Der Apostel Paulus schreibt dort in den ersten 8 Versen: Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte, und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört nimmer auf. Wenn wir diesen Text für uns ganz persönlich nehmen, müssten wir die Bibel zuschlagen und sagen, das ist unmöglich. Aber hier handelt es sich nicht um das Vermögen, was wir aus uns darreichen sollten oder könnten. Denn diese Liebe hat keiner, die alles verträgt, die alles duldet. Wie schnell rasten wir aus? Wie schnell sind wir am Ende mit unserer Liebe? Wir erkennen deutlich, dass es hier sich um die Liebe Gottes handelt. Das Tun ist wichtig, das Segnen den Nächsten ist wichtig. Aber wenn die Liebe Gottes nicht dabei ist, hat es keinen Ewigkeitswert. Es bleibt in der Zeit stecken. Es geht schlussendlich mit der Zeit unter. Dieser gesegnete Bibellehrer Oswald Chambers hat darüber Folgendes gesagt: Die Quellen, aus denen Liebe fließt, sind in Gott und nicht in uns. Die Quellen, aus denen Liebe fließt, sind in Gott und nicht in uns. Es ist unsinnig zu denken, Gottes Liebe sei von Natur aus in uns, weil wir so geschaffen seien. Seine Liebe ist nur da, weil sie ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Wenn wir Gott beweisen wollen, wie sehr wir ihn lieben, ist das ein sicheres Zeichen, dass wir ihn in Wirklichkeit nicht lieben. Der Beweis, dass wir ihn lieben, ist, dass unsere Liebe ganz spontan ist und ganz natürlich aus seinem Wesen in uns hervorgeht. Und wenn wir zurückschauen, können wir nicht begründen, warum wir bestimmte Dinge getan haben. Aber dann wissen wir, dass es seine spontane Liebe in uns war, die uns motiviert hat. Gottes Leben zeigt sich auf diese spontane Weise, weil die Quellen seiner Liebe im Heiligen Geist liegen. Es ist auf der einen Seite sehr tröstend und ermutigend zugleich. Auf der anderen Seite die Erkenntnis, Wenn wir von dieser Liebe sprechen, die wir ja alle brauchen, die alle Menschen brauchen, brauchen wir die Gemeinschaft mit dem, der diese Liebe gibt, aus dem diese Liebe fließt. Denn Gott ist Liebe. Er ist Liebe. Auch wenn er gerecht sein muss im Blick auf das Fehlverhalten der Menschen. Alles, was er an uns tut und für uns getan hat, ist Liebe. Es war die Liebe Gottes, die Jesus Christus in diese Welt sandte und ans Kreuz zu einem Opfer gab. Denn wir können lesen in der Schrift, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Oder denken wir an die prophetischen Aussagen, die der lebendige Gott gab, um sein Volk und alle, die auf ihn hören wollen, zu trösten. In Jesaja 43 heißt es in Vers 4, weil du in meinen Augen so wertgeachtet bist und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe, darum gebe ich Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ein anderes Wort im Propheten Jeremia heißt es, ich habe dich immer geliebt, je und je. Aus diesem Grunde habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Das soll doch ganz neu in unser Herz dringen, dass Gott uns je und je geliebt hat. Und darum die Aussage des Apostel Paulus, du kannst anstellen, was du willst. Wenn du diese Liebe nicht zulässt, ist alles, was du machst, nur für die Zeit und vergänglich. Es hat keinen Bestand in der Ewigkeit. Du brauchst diese Liebe Gottes. Erst dann passiert etwas in deinem Leben, was Gott ehrt, was den Menschen in Wahrheit segnet und was in der Ewigkeit wieder gefunden wird. Schon vorschattend im Blick auf das Opfer Jesu am Kreuz. Der Vater sandte den Sohn, wurde auch zu Abraham gesagt, als sein Glaube geprüft werden sollte. Nimm deinen Sohn, den einzigen, und jetzt kommt der kleine Zusatz, den du lieb hast. Den du lieb hast. Und dann geh auf einen Berg, den ich dir zeigen werde, und gib ihn mir, opfere ihn. Liebe opfern, das gefällt Gott. Liebe opfern. Aber wer kann Liebe opfern, wenn er nicht zuvor die Liebe Gottes empfangen hat? Alles, was er dann opfert, ist nichts wert. Nur was durch die Liebe Gottes dargereicht wird. Als Jesus Christus getauft worden ist, er ließ sich von Johannes taufen, kam eine Stimme aus dem Himmel, die wiederum bezeugte, nicht nur, das ist mein Sohn, das ist mein lieber Sohn. Immer wieder das Wort Liebe kam damit hinein. Oder wörtlich gesagt, das ist mein Sohn, der Geliebte, so heißt es. Der Geliebte. Und abermals auf dem Berg der Verklärung in Matthäus 17 kam die Stimme des himmlischen Vaters, das ist mein lieber Sohn, der Liebe. Das ist meine Liebe in meinem Sohn. Daran habe ich wohlgefallen. Und in Johannes 5 zeigt der Herr von der Liebe des himmlischen Vaters Folgendes, dass er sagt, der Vater hat den Sohn lieb und darum zeigt er ihm alles. Darum zeigt er ihm alles. Er zeigt ihm nicht alles einfach so. Und Gott zeigt uns nicht einfach alles so, weil er uns was zeigen will, wer er ist, sondern weil er uns liebt. Darum lädt er dich und mich ein, Darum ruft er dich und mich immer unter sein Wort aus Liebe. Glaube an Jesus Christus ist nicht irgendein Ritus, sondern es ist die Liebe Gottes gewesen, die uns zu ihm zog, damit wir etwas verstehen, was für uns wichtig ist. Er liebt uns. Er hat das Opfer der Liebe gebracht am Kreuz auf Golgatha, damit wir frei sein können. Ohne Liebe sind wir geknechtet nach wie vor, niemals frei. Niemals frei. Wir können uns bemühen, wie wir wollen. Und wir kennen das ja aus den Religionen. Was stellt man nicht alles auf die Füße? Wie kasteit man sich? Welche Opfer gibt man? Aber es bringt keine Frucht. Es ist alles vergebens. Es sieht vor Menschen vielleicht gut aus, aber vor Gott hat es keinen Bestand. Es geht um die göttliche Liebe. Gott hat die Welt so geliebt, damit er sie zu sich ziehen konnte. Und hier verstehen wir, warum der Herr Jesus seine Jünger nicht nur ausgesandt hat, und ich sage es mal mit meinen Worten, um den Menschen mal was von Gott zu reden und die Leviten zu lesen. Was seid ihr für Leute? Bekehrt euch mal. Nein, sondern er hat gesagt, es geht ganz anders. Johannes 13, ich gebe euch das neue Gebot, dass ihr euch liebt, wie ich euch liebe. Und jetzt geht er hin. Denn dadurch allein werden die Leute merken, dass ihr zu mir gehört. Nicht an den Worten oder nicht an euren humanistischen Taten wird man das sehen. Das machen andere auch. Sondern nur an der göttlichen Liebe, die ihr eigentlich nicht habt, aber geschenkt bekommt vom himmlischen Vater. Allein diese Liebe Gottes ist der Grund seines Handelns an uns und auch in uns. In 1. Korinther 16 spricht der Apostel Paulus: Lasset alle Dinge in dieser Liebe geschehen. Alles. Liebe Geschwister, wir sind ganz neu angesprochen heute davon, dass Gott uns bewegen will. Nicht wie wir denken, sondern wie er denkt. Er will uns ausstatten mit seiner Liebe und durch diese Liebe bewegen. Denn diese Liebe Gottes vermag etwas, was wir nicht können. So steht es in Sprüche 10, Vers 12 und der Apostel Petrus hat es aufgegriffen in seinem ersten Brief. Die Liebe deckt auch der Sündenmenge. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wie können wir den Schuldigern vergeben? Nur durch die Liebe Gottes. Ansonsten hinkt uns ja immer alles hinterher, was der andere Böses an uns getan hat. Können wir nicht vergessen. Aber die Liebe Gottes, die kann durch uns auch vergeben. Weil wir selber getragen und geliebt sind. Eine andere Stelle im Hohen Lied nach dem unrevidierten Text lautet: Die Liebe ist sein Panier über mir. Die Liebe ist mein Schutz. Darum auch durch den Propheten Hosea, Kapitel 6, ich habe Lust und Freude an der Liebe, nicht am Opfer, nicht an den Taten. Wir merken diese Parallelen zu dem, was der Apostel Paulus hier uns in der Vorpassionszeit mitsagen will und geben will, wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen rede und hätte dieser Liebe nicht. Wäre ich bloß ein tönend Erz oder eine Klingel, eine klingende Schelle. Und selbst wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste, hätte aber der Liebe nicht, dann wäre mir das alles nichts nütze, überhaupt nicht. Selbst wenn ich mich opfern würde für die gute Sache, meinen Leib brennen lassen würde, ins Gefängnis gehe, wegen einer guten Sache, hätte der Liebe nicht. Alles gegenstandslos. Denn nur die Liebe Gottes vermag das, was wirklich Frucht bringt. Und hier sollen wir uns neu einladen lassen, uns dieser Liebe auszusetzen, unser Herz weit zu öffnen. Im Römerbrief schreibt auch der Apostel Paulus in Kapitel 13, dass die Liebe der Motor ist zur Erfüllung des Lebens mit Gott hier auf dieser Erde und des Auftrages. Denn so ist nun die Liebe des Gesetzes Ende und Erfüllung. Es ist die Liebe Gottes, die hat alles fertig gemacht. Verstehen wir? Das soll unser tägliches Gebet sein, Herr. Ich will diese Liebe haben, die alles schafft, was ich nicht schaffe. Und als der Apostel Paulus gefragt worden ist, warum er denn so fleißig unterwegs ist und sich so viel gefallen lässt von den Widersachern und sogar von den Religiösen, da sagt er im 2. Korintherbrief, es ist die Liebe Christi, die mich so drängt. 2. Korinther 5, Vers 14. Und nur in dieser Liebe ist ein rechtes, gegenseitiges Annehmen möglich. Das Ziel Gottes ist also nicht die Ausübung mancherlei Gaben. Denn im Kapitel zuvor spricht der Apostel Paulus davon, ihr habt ja so viele Gaben. Der eine das, der andere das. Aber wenn ihr das nicht in der Liebe habt, nützt das nichts. Das Ziel Gottes mit euch ist doch das Wesen der Liebe in euch zu senken, damit ihr seine Boten, seine Diener seid. In 1. Johannes 3, Vers 2 steht es, wir sind doch schon Gottes Kinder. Ist noch nicht offenbar, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn wir ihm gleich sein werden, dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Ihm gleich sein werden. Gott will durch seine Liebe uns seinem Bild ähnlich machen. Das Predigen, so wird hier gesagt, auch in anderen Zungen, ist ohne Liebe nutzlos. Denn ohne Liebe wird nie das Ziel Gottes aufgezeigt und bewirkt auch im Nächsten, im Hörer, keine Frucht. Gaben der Erkenntnis über Heilstatsachen, über das prophetische Wort oder sogar ein sehr starker Glaube, der Berge versetzen kann, wenn das alles ohne Liebe ist, endet es in Rechthaberei und in Selbstgerechtigkeit. Und das hilft keinem Menschen. Wir sind eingeladen, Gottes Liebe neu in unser Leben zu lassen. Selbst die Armenpflege, das allgemeine Wohltun, der Besuch von Witwen und Waisen, wie es ja geboten ist, aufopfernde Tätigkeiten mit Leib und Seele. Wenn der Motor der Liebe nicht dabei ist, bleibt alles im Sande stecken. Der Gemeinde zu Ephesus wurde dieses neu vorgestellt. Sie wurde sehr gelobt, dass sie sehr fleißig ist. In Offenbarung 2, Vers 2 lesen wir ja, dass der erhöhte Herr sagt, ich weiß, was du alles Wunderbares Gutes tust. In den Augen der anderen bist du ein vorbildlicher Christ. Denn andere haben vielleicht diese Werke, die du hast, nicht. Und dennoch, ich habe etwas gegen dich. Da fehlt die Liebe. Du hast die erste Liebe verlassen. Und was sagt der Herr? Na, ist ja gut, dann, aber immerhin machst du noch andere Sachen. Nein. Wenn du nicht zu der ersten Liebe zurückkehrst, dann können wir alles andere vergessen. Dann stoße ich deinen Leuchter weg, sagt der Herr. Dein Zeugnis weg. Du kannst nicht mehr gebraucht werden, denn nur meine Liebe kann gebraucht werden in dir und durch dich. Das will Gott mir und uns sagen. Wir können Gott nicht helfen wollen. Er hilft uns. Er muss uns bewegen. Durch sein Wesen und seine Gaben. Und dann wird gesagt, nur die Rückkehr zur ersten Liebe befähigt dich, Gemeinde zu Ephesus, wirklich ein Segen für andere zu werden. Ich glaube, in der Vorpassionszeit, wo wir stille werden sollen vor dem Herrn, ist das eine wichtige Botschaft. Eine Botschaft, die zur Überprüfung des Eigenlebens dient, ob wirklich ausschließlich diese erste Liebe zu Gott und Jesus Christus unser Leben erfüllt und bewegt? Oder was bewegt uns sonst? Womit geben wir uns sonst zufrieden? Das Ziel sind nicht die Gaben Gottes, sondern die Liebe, die zur Errettung anderer Seelen führt. Wie wir es gelesen haben in Johannes 3, Vers 16. Den Jüngern, die ja mit Jesus durch das Land Israel gingen, die Predigten hörten, auch ausgesandt worden sind, selber das Reich Gottes zu predigen, wurde gesagt, es geht nicht nur darum, dass ihr bemerkt habt, dass andere Menschen darauf eingingen und dass sogar Gebundene, vom Satan gebundene, frei wurden, sondern es geht darum, dass der Name des einzelnen Menschen im Buch des Lebens geschrieben steht. Sie kamen von ihren Missionsreisen zurück und erzählten Jesus, was sie erlebt haben. In Lukas 10 heißt es dann, freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Es ist doch schließlich eine Gabe. Steht auch im Korintherbrief, dass die Geister unterschieden werden können und dass man Vollmacht hat, diese Geister zu vertreiben, aber freu dich nicht darüber. Das ist nicht das Ziel in deinem Leben, sondern freu dich, dass dein Name im Himmel angeschrieben ist. Das soll dein tägliches Leben bewegen. So hat Gott auch immer wieder zu Israel geredet, dass sie nur aus der engen Gemeinschaft mit ihrem Berufer Freude haben werden und Segen verbreiten. Das Ziel ist ewiges Leben. Dienst in dieser Zeit, aber Leben in Ewigkeit. In seinem hohen priesterlichen Gebet, Johannes 17, sprach Jesus: Vater, ich will, dass sie meine Herrlichkeit sehen. Das ist das Ziel. Ich will, dass meine Jünger, die mir folgen, meine Herrlichkeit sehen. Das heißt, dass sie in den Himmel eindringen. Das ist das Ziel. Ich lese uns mal im Zusammenhang einige Verse aus diesem hohen priesterlichen Gebet. Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie untereinander eins sind, wie ich auch eins bin mit dir. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins sind und die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Du hast mich geliebt. Das Ziel der Liebe Gottes ist, die Herrlichkeit des himmlischen Vaters sehen zu dürfen. Und das soll in uns pulsieren, jeden Tag aufs Neue. Wenn wir aufstehen, danke Herr, dass du mich heute durch deine Liebe führst und ich deine Herrlichkeit sehen darf. Und dann wird mir auch das Tagesgeschäft gelingen, weil es unter dieser Liebe steht. Alles, was dann geschieht, kann nur gut werden, weil du mit deiner Liebe da bist. Wir sollen seine Herrlichkeit sehen, alle Zeit bei dem Herrn sein, hier schon und dann in Ewigkeit. So wie es auch die Offenbarung uns mitteilt in Offenbarung 22, da können wir lesen in Vers 12, siehe, ich komme bald, mein Lohn ist mit mir, einem jeglichen das zu geben, wie seine Werke sind. Ich bin ja das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Selig sind, die ihre Kleider waschen, dass sie teilhaben an dem Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt, dass sie einfach in Ewigkeit zu Hause sind. Das bewirkt die Liebe Gottes und hätte der Liebe nicht, dann wäre alles andere nicht nütze. Liebe bewirkt Hingabe, Eintreten für die Sache des Herrn. Jesus trat ein für die Sache des himmlischen Vaters, damit du und ich gerettet werden. Und hier verstehen wir auch die parallele Aussage des Apostels im Römer 12. Sie klingt schwer, aber sie ist befreiend. Dort steht, wenn du wirklich Gott dienen willst, was ist denn dieser richtige Dienst? Gib dich selbst und deinen Leib in die Hand Gottes. Ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das ist Gottesdienst. Denn da pulsiert Gottes Liebe. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und das Wohlgefällige und Vollkommene. Das, was von seiner Liebe getragen wird, das sollen wir neu zulassen. Nur in der Gemeinschaft mit unserem Erlöser, nicht im Glauben allein, sondern in Gemeinschaft mit ihm, erfahren wir den richtigen Weg, den wir gehen sollen. Wir müssen ihn erst erfahren, wir wissen ihn nie. Wir sind da völlig arm. Kein Mensch weiß den richtigen Weg für sich. Den müssen wir immer erst erfahren durch Gott. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Was ist dein Weg für mich? Ich kenne ihn nicht. Offenbare ihn. Und dann sagt Paulus ja, kriegst du, wenn du dich ganz in seine Hände gibst, kriegst du die Offenbarung. Du bleibst nicht im Dunkeln. Gott liebt dich. Er beschenkt dich. Er wird sich dir offenbaren und wird das wunderbare Ziel, zu dem er dich berufen hat, deutlich machen. Und dann wird, wie es auch im Galaterbrief steht, der Glaube tätig durch die Liebe. Nur dadurch kann er wirklich echt tätig werden. Ich sage es mal wieder etwas salopp. Manchmal haben wir so ein Gewohnheitschristentum. Ja, natürlich beten wir. Wir danken für die Speisen. Wir sind doch keine Heiden. Wir beten vielleicht auch morgens, bevor wir aus dem Haus gehen. Ach, da lesen wir mal einen Bibelvers. Ja, der war auch ganz schön. Aber was ist mit unserem Herzen? Hängt es den ganzen Tag an Jesus? Oder lassen wir einfach das Getane zurück und kehren uns unserer eigenen Arbeit zu? Da sagt dann der Herr, wenn es auch nicht gut geht, du arbeitest dich in der Menge deiner Wege. Da machst du dich kaputt. Aber lass dich hineinnehmen in meine Wege, will der Herr sagen. Denn hättest du der Liebe nicht, wäre alles nichts nütze. Eins der Endzeitzeichen, was Jesus Christus seinen Jüngern gab in der Predigt, lautet: Die Liebe wird in vielen erkalten. Zappenduster, fertig, aus. Denn wo das nicht mehr ist, geht's drunter und drüber. Das können wir in der Familie sehen, in der zwischenmenschlichen Beziehung. Wo keine Liebe mehr ist, kommen scharfe Worte, gehen wir hart aneinander, reden übereinander, beschimpfen uns, maßregeln uns. Das kommt alles dann raus. Die Liebe wird erkalten. Man will von Gott nicht mehr geführt werden. Man will machen, was man selber sich als Leben vorstellt. Ein Endzeitzeichen. Und ich denke, wir sehen vieles davon um uns herum. Manchmal sind wir auch selber gefährdet und werden zurückgerufen, dieser Liebe Gottes erneut Raum zu geben. Manchmal geraten wir in soziale Aktivitäten und denken, ach, ich bin noch in der Liebe Gottes, und merken gar nicht, dass es nur eine Alternativlösung war, um zu scheinen, als ob ich als Christ in dieser Welt lebe. Judas, der Bruder des Herrn, durfte so sagen. Und er lud gleichsam erneut ein, diese Liebe Gottes zuzulassen. In Vers 20 und 21 in seinem Brief sagt er: Ihr, meine Lieben, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Betet und erhaltet euch in der Liebe Gottes. In der Liebe Gottes, nicht in irgendeiner Liebe. Und dann seid wartend auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus zum ewigen Leben. So schrieb auch Paulus an die Thessalonicher, 2. Thessalonicher 3, und sagte: Betet für uns, dass das Wort wirklich des Herrn laufe. Und der Herr richte eure Herzen zu der Liebe Gottes. So sagt er hier in Vers 5. Zu der Liebe Gottes. Ich möchte da kurz nochmal eingehen auf das, was der Herr Jesus am See Genezareth mit Petrus verhandelte. Nach seiner Auferstehung traf er die Jünger am See Genezareth wieder. Und er hatte ja genau den Petrus im Fokus. Warum? Weil Petrus war ein so liebenswürdiger Mann, der wollte alles tun für Gott. Alles. Ja, wenn ich mit dir sterben müsste, mache ich alles. Also ich gehe nicht mehr weg. Und dann kam so diese Gewissens- und Herzensfrage. Simon Petrus, hast du mich lieb? Hast du mich lieber als die anderen? Und Jesus benutzte immer ein Wort der Liebe für: Gibst du dich wirklich ganz in meine Hand? Hast du mich so lieb? Petrus, ja noch erschüttert von seinem Versagen, antwortete immer mit einer anderen Form der Liebe. Herr, du weißt, dass ich dich gern habe. Und dann fragte Jesus nochmal: Simon, Petrus, hast du mich lieb, dein ganzes Leben in meiner Hand, so wie du es ja gesagt hast? Herr, du weißt doch, ich hab dich gern. Und dann kam Jesus ihm entgegen und sagt: Simon Petrus, hast du mich gern? Ja, du weißt, ich hab dich gern. So, dann komm und folge mir nach. Damit ich meine Liebe mal in dein Herz senken kann, Petrus, und du das Richtige machst und nicht dem Malchus mehr das Ohr abhaust. Denn das ist alles nicht Nütze, Petrus, was du da tust, wenn du nicht meine Liebe zulässt. Du brauchst die Agape, meine schenkende Liebe, die auch in dir dann pulsiert und schenken kann. Verstehen wir, was uns auch heute in diesem Text neu gesagt werden sollte? Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, wäre ich ein tönend Erz, eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis, hätte allen Glauben, dass ich Berge versetzen könnte, hätte der Liebe nicht. Nichts nütze, ich wäre nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und ließe meinen Leib brennen, hätte die Liebe nicht, wäre ich nichts und es wäre nichts nütze. Und dann eben diese Erklärung: Was tut die Liebe Gottes in uns, die da niemals aufhört? Das ist das Wunderbare. Die Liebe Gottes hört niemals auf, denn Gott kann sich nicht verleugnen. Er ist Liebe. Und es bleibt auch so. Selbst wenn wir seine Liebe in unserem Herzen nicht zulassen, bleibt er Liebe. Langmütig, freundlich, er geht uns immer nach, obwohl wir so oft versagen. Fromm, er lädt uns wieder ein. Treibt nicht Mutwillen mit uns, verhält sich auch nicht ungehörig, sondern immer liebevoll. Rechnet das Böse, was wir gemacht haben, gar nicht zu. Im Gegensatz zu uns, wir rechnen den Menschen sehr viel Böses zu. Er lässt sich nicht erbittern, niemals. und wir sind oft schnell sauer. Er nicht. Er freut sich über die Wahrheit und nicht über die Ungerechtigkeit. Siehst du, das hast du davon. Nein. Ich wünsche für mich persönlich, dass Gott diese Liebe in mir ausbreitet und dass ich den Nächsten, den Bruder, die Schwester und auch die Menschen in der Welt mit solchen Augen sehen kann, wie Gott ihn sieht. Und hier können wir ganz gewiss sein, wenn wir dann mit Menschen- und Engelszungen reden, wenn wir dann prophetisch reden, wenn wir dann Glauben üben, ausüben, wenn wir dann auch materielle Opfer geben, soziale Bereiche abdecken, dann wird das alles fruchtbar sein aus dieser Liebe. Aber wir müssen beschenkt sein. Aus uns können wir das nicht tun. Das möge uns ganz neu offenbar werden, die dienende Liebe Gottes. Und ich lese nochmal den einen Satz von Chambers. Die Quellen, aus denen Liebe fließt, sind in Gott und nicht in uns. Amen.